Deutschlandfunk Kultur. Lesart. Der Journalist, ehemalige Chefredakteur und Herausgeber der Wochenzeitung Die Zeit, Theo Sommer, spricht sogar von einem chinesischen Jahrhundert, in dem wir uns jetzt befinden. Theo Sommer ist schon in den 70er Jahren nach China gereist und hat jetzt ein umfangreiches Buch vorgelegt. China First lautet der Titel. Guten Tag, Herr Sommer. Guten Tag, Frau Albart. China First, das ist eine Formulierung, die einen natürlich an Donald Trump denken lässt. Und bei Xi Jinping ist es aber doch etwas anderes, worauf er hinaus will. Er ist doch eigentlich jemand, der auf Freihandel sehr setzen würde. Auf Freihandel setzt er sicher, aber er hat natürlich den Ehrgeiz, China zur führenden Technologiemacht der Welt zu machen. Was ist China denn gelungen, was Europa nicht geschafft hat in den letzten Jahrzehnten? Na gut, sie haben erst mal aufholen müssen. Das ging ja relativ langsam. Aber ab 2000 stiegen alle Kurven, Pro-Kopf-Einkommen, Bruttosozialprodukt, Export, steil in die Höhe. Und er hat mit seinem Masterplan Made in China 2025 durchaus die Ambition, China zur technologisch führenden Macht in der Welt zu machen. Was heißt das für uns? Was heißt das für die Europäische Union? Das heißt für uns in der Europäischen Union, dass wir unsere innovative Kraft bündeln müssen, um mithalten zu können, um uns behaupten zu können, wirtschaftlich gegenüber einem China, das einen rasanten Aufstieg genommen hat. Die haben in 40 Jahren, man muss sich das mal klar machen, einen Aufstieg geschafft, wozu wir 300 Jahre gebraucht haben. Sie haben ja den Vergleich, weil Sie schon in den 70er Jahren nach China gereist sind. Können Sie uns so ein bisschen erklären, welches die Verschiebungen sind im Alltag, was man so atmosphärisch bemerkt an Veränderungen gegenüber vor 40 Jahren? Also wissen Sie, als ich 1975 das erste Mal dort war, die Städte waren klein. Peking hatte damals 7 Millionen, heute sind es 24. Shanghai, wo wir heute das chinesische Manhattan sehen, da waren damals noch Teiche und Sümpfe. Es gab Hunderttausende von Radfahrern, die einen morgens mit ihrem Geklingel weckten. Heute sieht man kaum noch ein Fahrrad, es sei denn ein Elektrofahrrad. Und die Blechlawinen der Autos sind in China eher noch größer als bei uns. China ist heute der größte Automarkt der Welt. Sie nennen auch Projekte in Ihrem Buch, zum Beispiel das der Seidenstraße. Was passiert da genau? Also er knüpft da an die alte Seidenstraße Marco Polos und er hat 1.000 Milliarden Dollar zur Verfügung gestellt und mit diesen 1.000 Milliarden finanziert er von China bis Europa und bis nach Afrika. Ein Wirtschaftskorridor, wo er Staudämme bauen lässt, Kraftwerke bauen lässt, Eisenbahnen bauen lässt, Häfen bauen lässt und kauft, wie er ja auch sehr viele Unternehmen bei uns kaufen lässt. Und er hat durchaus, wie gesagt, die Absicht, ganz an die Spitze zu treten. Und wenn wir da schwächeln, dann sieht es ganz schlecht für uns aus. Sie benutzen den Begriff, Herr Sommer, vom ökonomischen Imperialismus. Und es sind ganz superlativische Verhältnisse, die Sie schildern. Die Zahlen sind ehrfurchtgebietend. 20% der Menschheit leben in China. Dort wurde in 3 Jahren mehr Sand verbaut als in den USA im gesamten 20. Jahrhundert. Nun kann es aber doch sein, dass das auch Gefahren birgt, so ein ganz rasanter Aufstieg. Welche sehen Sie da? Na gut, im Moment wird ja davon geredet, dass die Chinesen Wirtschaft etwas schwächelt. Das heißt, sie hat im vergangenen Jahr ein Wirtschaftswachstum gehabt, nicht mehr von 6,9%, sondern nur von 6,6. Da kann ich nur sagen, wer da von Schwächeln redet, der sieht die Dinge doch sehr falsch. Um ein Beispiel zu geben, im Jahre 1980 war die gesamte chinesische Wirtschaft so groß wie die niederländische. Heute ist der Zuwachs der Wirtschaftsleistung im Jahr so groß wie die niederländische Wirtschaft. Also die Chinesen haben einen in der Menschheitsgeschichte ganz einmaligen, rasanten Aufstieg vollbracht. Sie haben jetzt geschildert, wie sich China auf wirtschaftlicher Ebene verhält, wie diese Seidenstraße gebaut wird. Nun gibt es aber ja auch in der Außenpolitik ganz bestimmte Verfahrensweisen. Wie beurteilen Sie da die Präsenz von China im asiatischen Raum und wie wirkt das auf Japan oder Korea? Also zunächst mal muss man sagen, dass auch die Seidenstraße, das Seidenstraßen-Jahrhundert-Projekt, geopolitische Auswirkungen hat. Mhm. China schafft sich damit Einflusssphären und Gefolgschaft. Aber im westpazifischen Raum, überhaupt im Indopazifik, wie man heute sagt, da treibt es eine sehr auftrumpfende und ausgreifende Politik. Es hat im südchinesischen Meer fast 90% der ganzen Meeresfläche sich einverleibt. Es hat dort aus kleinen Atollen durch Baggerei 7 Inseln aufgeschüttet. Diese 7 Inseln hat es ausgebaut zu Meeresfestungen, die hochmilitarisiert sind, bis hin zu Raketenrampen. Und damit können sie natürlich vor allem die Schifffahrt und gerade die Amerikaner, die dort auf Navigationsfreiheit pochen, sehr behindern. Gleichzeitig erheben sie Ansprüche auf eine kleine Inselgruppe, die im Ostchinesischen Meer zu Japan gehört. Also da entstehen Gefahren, wie überhaupt der Handelsstreit, von dem wir jetzt täglich in der Zeitung lesen, vor allem der Streit, den Donald Trump vom Zaun gebrochen hat, durchaus zu militärisch gefährlichen Situationen führen kann. Ich wüsste zum Abschluss noch einmal gern von Ihnen, Herr Sommer, wie sollte die EU mit einem autoritären System wie dem chinesischen umgehen? Also ich glaube, wir dürfen uns nicht einbilden, dass unsere Belehrung über Demokratie und Menschenrechte bei den Chinesen irgendeine Wirkung erzielen würden. Ich finde, wir müssen versuchen, die Hitzköpfe, die es sowohl in Washington als auch in Peking gibt, daran zu hindern, dass hier eine gefährliche Konfrontation entsteht. Und was das Wirtschaftliche anbetrifft, so finde ich, müssen wir aufpassen, dass die Chinesen uns nicht einfach unsere Technologie abkaufen und unsere Unternehmen dann an die Wand drängen. Und wir müssen unsere innovativen Kräfte bündeln, damit wir uns auch technisch und wirtschaftlich im chinesischen Jahrhundert behaupten können. Vielen Dank, Theo Sommer. Wir sprachen über China First, das neue Buch von Theo Sommer. Es liegt vor im CH Beck Verlag. 481 Seiten kosten 22,90 Euro. Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.